Der ist dann freigestellt worden, krankgeschrieben worden, irgendwann in Ruhestand und ja, dann war es halt. Ich hatte ja hier in dieser Sendung auch schon oft Fahrer von Lokomotiven oder von Zügen, denen das passiert ist, die mir das erzählt haben. Einige haben sich wieder gefangen danach, es gab aber auch welche, die dann ihren Dienst suspendieren mussten und für viele Jahre dann seelisch sehr schwer erkrankt. Ja, ja. Mhm. Nee, ich denke mal, gut, vielleicht stand bei dem auch familiär noch was im Hintergrund, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Mhm. Aber Tatsache ist, er ist dann, er hat sich erhängt und wurde dann von seinem Sohn auf dem Dachboden gefunden. Von seinem Sohn? Ja. Mhm. Was ja auch alles ganz schrecklich ist. Wir haben ja den prominenten Fall vor einigen Jahren von Robert Enke gehabt, der das ja genauso gemacht hat. Und da wurde ja auch viel darüber diskutiert. Darf man das? Ja, die Frage lässt sich natürlich so nicht beantworten. Nee, klar, nein. Ich meine, ich bin kein Hannover 96-Fan. Ich spiele eher in der zweiten Liga, aber... Das war echt ein Schock und es hat irgendwie auch niemand verstanden, warum ich hier heulenderweise der Trauerfeier vorm Fernseher beigewohnt habe. Also dein Anliegen war, Anja, irgendwie nochmal darauf hinzuweisen, dass man, wenn man sich das Leben nimmt, auf diese Art und Weise immer einen anderen Menschen mit in irgendeiner auch wieder anderen Weise reinzieht ins Unglück. Richtig. Ja, das stimmt natürlich. Also ich finde es, wie gesagt, ein Stück weit unfair. Mhm. Und wenn man schon Suizid begeht, dann bitte so, dass andere, naja, man kann es ja auch anders machen, ne? Das Fatale ist natürlich, dass man niemals mehr mit jemandem sprechen konnte, um zu erfahren, ob den Personen das klar war vorher. Dass das diese Konsequenzen hat. Ja. Das aber dafür meine mir liegt es halt am Herzen, wenn jemand depressiv ist, wenn jemand Medikamente bekommt, in der Klinik ist, meine Güte, dann soll man die in eine geschlossene packen und gut ist. Ja, so einfach ist es natürlich manchmal auch nicht. Dann schauen auch die Ärzte schauen nicht in dein Gehirn unbedingt rein. Dann hat man den Eindruck, es geht einer Person schon wieder etwas besser und dann bricht es doch wieder aus. Ich habe noch eine Frage zu deinem Bekannten da und du warst mit dem Sohn damals befreundet. Dann hat der Vater sich erhängt und der Sohn hat ihn gefunden. Wie ist denn dieser junge Mann oder der Mann damit umgegangen? Ja. Komisch, recht gut. Recht gut? Ja. Wie, der findet seinen Vater erhängt und er geht recht gut damit um? Ja, er hat so ein bisschen Galgenhumor und meinte, es sollte so sein. Wann war dieser Vorfall? Wann hat der Mann sich das Leben genommen? Also erhängt? Vor etwa 18 Monaten, 17, 18. Und dem Sohn geht es heute schon wieder ganz gut? Der ist total stabil, der hat zwei super Kinder, tolle Frau, der steht mittendrin, also im Leben. Verstehst du das, du kennst ihn ja, verstehst du das, dass man das so gut wegstecken kann? Ja, ein Stück weit schon. Inwiefern? Ja, ich hatte selber in den letzten 3 Jahren zwei Todesfälle zu beklagen und es geht ja immer weiter. Tja, so sagt man immer. Ja, aber es stimmt auch. Ja, aber dieser Satz ist natürlich für tief Trauernde die Hölle, wenn man denen sagt, es geht weiter. Ja, aber mir wurde der Satz ja auch immer wieder eingebläut. Nein, ich glaube, man darf den Satz gar nicht zu jemand anderem sagen, sondern man muss, wenn, das für sich so empfinden. Und wenn man das für sich so empfindet, ist das natürlich richtig. Mhm. Und dann ist der Weg gut. Aber man darf diesen Satz nicht als Ratschlag geben. Nein, das würde ich auch nie tun. Das macht jeder mit sich selber irgendwie aus oder auch nicht. Und genau. Der Nächste, der sollte auch bitte lieber zu viel Pillen schlucken und noch eine Flasche Wodka hinterher. Und naja, wir wollen dich nicht aufrufen zur Selbsttötung, aber dein Anliegen ist völlig klar geworden, liebe Anja. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute. Ja. Tschüss. Ich muss Schluss machen, die Sendung ist gleich vorbei. Ich weiß. Tschüss, Anja. Danke. Ciao. Tschüss. So, mein Lieben, das war's für heute in der Technik. Alina Marquis. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio ist live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt gerne ab 0 Uhr anrufen unter der kostenfreien und bekannten Telefonnummer. Gute Nacht, schöne Nacht, bis morgen. Tschüss.